Kundgabe 4022. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.04.1947. Seelische Erschütterungen. Prüfungen. Gottes Liebe. Der Gegenstrom, der aus dem Reiche der Finsternis meine Diener auf Erden berührt, vermag oft starke seelische Erschütterungen zu Wege zu bringen. Und dennoch ist dies von mir zugelassen, wird doch der Mensch dadurch zu erhöhtem Ringen angetrieben, und seine Seele löset sich desto leichter von der materiellen Welt, je mehr sie sich im Gebet zu mir flüchtet. Es ist dies eine Notwendigkeit, von den Menschen oft nicht erkannt als heilsam, wie ein ärztlicher Eingriff schmerzend, der aber das Leben erhalten kann. Ich sorge für die Meinen wohl körperlich, doch für die Seele muss ein jeder selbst sorgen, und auf dass er nicht in seiner Arbeit ermüde, lasse ich Proben über ihn kommen, die ihn gewissermaßen zwingen, zum Tätigwerden und dennoch nur meine Liebe bezeugen. Denn es erreichet die Seele schon auf Erden einen höheren Reifegrad, so sie mir zugewandt ist in jeder Prüfung und zu mir ihre Zuflucht nimmt. Mein Gegner ringe zwar gleichfalls um diese Seele, und er sucht sie zum Abfall zu bringen. Er sucht sie, mit irdischen Erfüllungen zu reizen, hat auch die Kraft, irdische Erfüllung zu gewähren, die dann in Anwendung kommt, wenn die Seele mich aufgibt. Wenn das Verlangen nach irdischem Glück und Wohlergehen überwiegt und die Welt dem Menschen reizvoller erscheint, als die Zuwendung meiner Liebe und Gnade, die der Mensch rein körperlich nicht spürt. Und also kann sich der Mensch wohl irdisches Glück verschaffen, doch dann verkauft er dafür seine Seele. Die meinen aber lasse ich nicht mehr von mir, ich halte sie, dass sie mir nicht mehr verloren gehen, und ich gebe ihnen, was ich verheißen habe, den Frieden, den ihnen die Welt nicht geben kann, so sie nur der Versuchung standhalten, so ich ihnen mehr bin wie die Welt. Und die meinen werden auch nimmermehr mich aufgeben wollen, weil die Kraft meiner Liebe schon in ihnen wirksam geworden ist und weltliche Genüsse ihnen keinen Ersatz dafür geben können. Was also das Erdenleben an Leid und Trübsal noch bringt, nehmet es hin, als von mir gewollt oder zugelassen. Und wisset, dass es nur zu eurem Besten ist, dass es nur eure Seelenreife erhöhen soll. Klaget und murret nicht, sondern seid fröhlich in der Gewissheit, dass ihr doch meine Liebe besitzet, die zu verlieren ein unersetzlicher Verlust wäre, denn dies bedeutet Finsternis für die Ewigkeit. So aber werdet ihr im Licht stehen, ihr werdet von meiner Liebe durchstrahlt, überaus glücklich sein, so ihr das irdische Leben beendet habt. Ihr werdet stete Erfüllung eures Sehnens finden. Eure Seele wird leben in Ewigkeit, und sie wird nimmermehr zu darben brauchen, weil meine Liebe ihr alles gewähret, um sie zu beglücken. Liebe, Licht und Kraft. Denn keines Menschen Auge hat es je gesehen und kein Ohr je gehört, was ich bereitet habe denen, die mich lieben. Amen.